Haben Sie Internet? Nein, nein, nein. Ich bin Witwe schon so lange. Ich bin Witwe und ich bin Rentnerin. Ich habe kein Interesse mehr am Internet, muss ich ehrlich sagen. Meine Töchter haben das. Ich wohne auch alleine. Ich mache Telefoninterviews und ich mache Veröffentlichungen im Internet, die auch jeden Tag etwa von 100 Leuten bis etwa 600 Leuten dann angesehen werden. Und das Internet ist das Einzige, wo man sowas problemlos veröffentlichen kann, denn Zeitungen werden sowas ganz selten nur drucken. Eventuell, wenn irgendwann mal jemand verurteilt ist, aber vorher nicht. Das Problem ist, wenn jemand nicht verurteilt wird, dann haben die Zeitungen ein Problem. Und man sorgt dafür, dass es so herausläuft, dass niemand verurteilt wird und dass alles möglichst verdunkelt wird. Ja, ja, und die Bild-Zeitung hat man mir auch schon vorgeschlagen, aber... Sind Sie denn mit einem Telefoninterview einverstanden? Ja. Dann sagen Sie mal von Anfang an, was ist passiert. Wann hat denn Ihr Sohn angefangen, da zu arbeiten? Und was für eine Firma ist das genau? Frank Staffelstein. So heißt die Firma? Frank, der ist schon mal bestraft worden, musste bezahlen und das geht immer noch weiter. Ja. Ja. Der heißt so, der Geschäftsführer? Funk. Firma Funk. Ach so, Firma Funk. Ja. Staffelstein. Da ist die Firma. Was macht die Firma? Tanks. Für die LKWs zum Transportieren von Benzin und Diesel? Nein, auch für Wein, für alles Mögliche. Genau, ich habe nie mir das da ansehen, weil das stinkt da. Manche sagen, die da vorbeifahren, das wird sogar bis in die Autos riechen, das Gift. Aber jetzt ist das so, ich müsste da irgendwie Unterlagen ein bisschen suchen, dass ich Ihnen noch die ganzen Giftstoffe sagen könnte, weil der Rechtsschutz von meinem Sohn, trotzdem er gestorben ist, die sagen, ich soll weitermachen, ich wäre verpflichtet, wie mein Sohn in Gift gearbeitet hätte, das müsste also öffentlich gemacht werden. Aber ich habe da ja einen ganzen Berg Unterlagen, das Wichtigste müsste ich jetzt mal suchen, dass ich Ihnen da irgendwie mal das genau könnte berichten. Wie lange hat er dort gearbeitet? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Und hat das Asbest, die haben da die Tanks so, wie soll ich sagen, die mussten die ja machen und da haben die das Asbest so mit dem Finger einfach so immer verarbeitet. Und er hat nachher in den Tanks, mussten da die Knüppelchen geschliffen werden und hatte keine Absauganlage, nichts. Also, es war schon kriminellisch. Also, ich habe einen Cousin, der auch Arzt ist, der hat gesagt, da hat der Südwestfunk auch nachgefragt und die Staatsanwaltschaft, er hat gesagt, da sterben sie wie die Mücken. Das ist jetzt wieder ein Mann gestorben und das Gehirn ist abgestorben durch die Gifte. Und da haben noch welche sich erschossen und auch kriminellisch. Also, das ist so schlecht. Telefon zu sagen, weil das muss ja ein bisschen auch geordnet gebracht werden. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Ja, ja. Wie hat denn Ihr Sohn die restlichen Jahre verlebt? Ja, ich bin... War im Krankenhaus? Ich war überall, ich war bis nach Rostock bei Professoren und alles. Überall, also wo ich war... Alle haben zuerst haben sie gesagt, ja, dann machen wir eine Behandlung. Und dann nachher, wenn ich mit der Sache kam, sagten sie, oh je, der ist so schlecht, er muss bald sterben. Das war dann die Behandlung. Da sagte mein Sohn immer, wenn er hier bei mir war, nach dem Essen, sagte, oh Mama, ich muss ja gleich in die Kiste. Also ich hatte einen Herzinfarkt, ich kann nicht mehr weitersprechen. Er hat schlimm, da war keine Behandlung, all die so schwer waren, da ist keine Behandlung möglich, denn die Lunge war voll Asbest, alles. Also die Obduktion, da heißt das auch, der Magen war grün und schwarz und alles. Nee. Ich war durch ganz Deutschland bei Professor, bei Ärzte. Was haben Sie denn bei Herrn Binz gemacht? Ich habe von meinem Cousin die Mutter, die ist auch Ärztin, und auf einmal hat er durch Gehirn war schon halb abgestorben, das habe ich auch schriftlich. Und da war ich zu der Cousine und da habe ich gesagt, der Klaus, der spricht ja zu komisch, war so ein intelligenter Junge, hätte können bei Mercedes, er war im Schwarzwald im Internat auf Büro kommen, er wollte nicht, weil ich alleine war, sagte Mama, ich komme zu dir nach Hause und dann ging er zum Fang. Und da habe ich gesagt, jetzt spricht der Klaus so komisch, was ist damit los? Und da bin ich zu der Frau Dr. Laubach und da hat die gesagt, habe ich gesagt, so und so, und der Klaus, der spricht so komisch, was soll das sein? Ja, der war doch beim Fang, also so und so, und jetzt rufe ich den Dr. Binz an, da gehst du mal zu dem, und der hat gestern noch Grüße mitgeschickt zu Frau Dr. Laubach, da gehen ja mehrere hin, und der Dr. Binz hat auf Gericht geschrieben, also er wird für keinen mehr ein Gutachten machen, aber für den Schwerkranken Klaus Ganser würde noch ein Gutachten machen. Ich habe so viel Gutachten, was die alles geschrieben haben, aber die Berufsgenossenschaft kennt das nicht an. Und da hat die Staatsanwaltschaft ihn obduzieren lassen in Homburg und da hat die Sekretärin, ich habe heute Morgen auch noch mit der gesprochen, da habe ich die Sekretärin angerufen, da habe ich gesagt, wie weit seid ihr? Nahm ja mit der Obduktion und der Untersuchung, da sagte die mir, Frau Ganser, das geht zugunsten ihres Sohnes aus. Dann wieder kam da keine Nachricht, da habe ich sie angerufen, da sagt so, Frau Ganser, jetzt hat die Berufsgenossenschaft sich eingemischt, sie müssen die Asservate jetzt sonst so untersuchen lassen. Da hat der Homburger, der Wilske, hat ein falsches Gutachten gemacht. Die ganze Abteilung, alle wurden entlassen, alles entlassen. Wer wurde genau entlassen? Alle beschäftigt in der Universität in Homburg. Ich habe das sogar. Warum wurden die entlassen? Ja, weil da falsches Gutachten gemacht wurde und das wurde die neue Sekretärin, die jetzt da ist, die sagte zu mir, die ganze Klinik spricht davon, was da gelaufen ist. Und dann hat Aachen hat dann geschrieben. Gut, da haben wir nach Aachen geschickt, da hat der Dr. Binz im Mutterhaus Biopsie machen lassen in der Wade, da hat man festgestellt, dass schon Asbest in der Wade war. Da haben wir gedacht, jetzt lassen wir die Asservate in Aachen untersuchen, da war aber der Professor nicht mehr da und da hat der auch geschrieben, ich habe alle Asservate untersucht, nichts gefunden und da hat die Sekretärin aber gesagt, Frau Ganser, Aachen hat 23 Gramm Hirnrinde angefordert und im Gehirnrinde kann man nichts feststellen. Die Asservate sind noch alle hier und jetzt der neue Professor in Homburg hat mir schriftlich gegeben, dass alle Asservate noch in Homburg sind und Aachen gar nichts untersucht ist. Da ist ein Drama in Durmol, das müsste man, dass Sie hier richtig da alles besprechen, so geht das nicht. Das ist ja das, was ich hier alles, das kriminell ist, was da passiert ist. Wie viele Gutachter, wie viel waren das denn, die da entlassen worden sind? Wie viele Gutachter, wissen Sie ungefähr die Menge? Ja, da war der Professor Wilski, der hat das untersucht, ja, da waren die Helfershelfer. Wer das alles war, bloß der jetzige Professor, der heißt Schmidt, der hat mir schriftlich, weil Aachen gesagt hat, hätten alle Asservate untersucht. Und da hat der Herr Professor Schmidt, der Neue, mir geschrieben, also die ganzen Asservate wären doch in Homburg und die da mit der Arbeit beschäftigt gewesen wäre von meinem Sohn, wären alle entlassen worden. Und die haben meinem Sohn einen anderen Namen sogar gegeben, die haben gar nicht die richtigen Namen. Nur um, dass das ja nicht soll rauskommen. Ein Vertuschungsgutachten? Ja. Ja, das gibt es häufig. Bitte? Da gibt es auch eine Internetseite drüber. Typisch Vertuschungsgutachten. Ja. Das gibt es leider häufig. Ja. Auch wahrscheinlich, weil die Versicherungen wahrscheinlich kräftig bezahlen. Für diese Falschgutachten. Ja, natürlich, das wird ja hier auch gemacht. Ich habe heute Morgen noch mit der Sekretärin gesprochen, der Frau Kirsch, die hat ja gesagt, von meinem Anwalt da, also ich habe einen Anwalt, der heißt Kimlinger, und der ist noch einer mit in der Praxis, der heißt Hemmes. Und ich hatte angerufen, ich sagte so, jetzt ist mein Sohn tot. Und da sagte der Hemmes, ich rufe meinen Bruder an, der ist Oberstaatsanwalt, der kann jetzt bei der Berufsgenossenschaft nachfragen wegen der Obduktion. Und da haben die gesagt, kein Interesse, kein Interesse. Und der Kriminalbeamte hier in Bitbusch, Herr Toll, der war dann nach Homburg geschickt worden. Er soll mal gucken, ob das stimmt mit denen. Also warte, dass die noch in Homburg wären. Ja, und da hat der gesagt, sie müssen sehen, dass sie das richtig rausbekommen. Sie müssen die zwei Professoren Strafantrag stellen gegen die Berufsgenossenschaft, weil die ja beeinflusst hat. Ne? Mhm. Also das ist bekannt. Es ist ein eigener Straftatbestand, die Erstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Ja. Und Betrug. Betrug, weil man ja auch Geld dafür kassiert, für die Fälschung. Wahrscheinlich. Das kann ich nicht behaupten, aber ich kann nur sagen, da, was die Sekretärin gesagt hat, die Frau Kirsch, die Berufsgenossenschaft hat sich jetzt eingemischt und da hat der Professor ein falsches Gutachten gemacht. Dann nach Aachen. Ich habe schon so gekämpft und die Rechtsschutz hat zu mir gesagt, trotzdem mein Sohn tot wäre, ich wäre verpflichtet für zu kämpfen, wie der in Gift gearbeitet hätte, soll man keine Sorgen machen, die haben alles bezahlt. Die haben 1.000 Euro bezahlt in Aachen, sollten alle Asservate untersucht werden, haben sie 23 Gramm Hirnrinde untersucht nur. Alles ist, und dann immer von der Krankenkasse, der hat mir viel geholfen, der hat mir viel geschrieben, aber er durfte das nicht seinen Namen ja nicht geben, der hat immer in meinem Namen geschrieben. Ne? Mhm. Der hat auch also so toll alles geschrieben, sie haben immer geschrieben vom Gehirn, und da hat der gesagt, jetzt schreiben mal, die Lunge war ja voll Asbest, warum haben sie die Lunge nicht untersucht, nicht? Und der Magen war, und die Leber, und die Speiseröhre, da ist schon alles abgesplittert, er konnte nicht mehr viel essen. Und immer nur 23 Gramm Hirnrinde. Und da haben wir alles rausgeholt. Ich hab ja alles genau. Ich hab hier gerade, muss ich mal gucken. Wie viele Gutachten haben Sie denn selbst zu Hause da liegen? Ein ganzer Stoß, also... Können Sie das kopieren? Ja, also da muss ich das mal alles zusammen, mein Schwiegersohn will noch kommen und mir das alles geordnet raussuchen. Warten Sie mal, hier habe ich stehen. Sehr geehrte Frau Ganser, wir benehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 11.10. und teilen Ihnen mit, dass sich noch folgende Asservate im Institut für Rechtsmedizin befinden. Lunge, Zwerchfell, Herz, Niere, Schilddrüse, Pankras, das ist der Magen, Nebenniere, Leber, Milz. Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen zu können und verbleiben mit freundlichen Grüßen Universität Professor Dr. Matt Schmidt. Ja, alles so... schreiben alles, hier steht doch, nach einem Jahr kundig mit Frau Kirsch an, die Berufsgenossenschaft hat sich jetzt eingemischt, Sie müssen die Asservate anderweitig untersuchen lassen. Hinsichtlich meiner Vorwürfe gegenüber den Gutachten verweise ich erneut auf mein Schreiben vom 1.7.9, das ist ja schon seit 3. Der gesamte Sachverhalt deutet meines Erachtens darauf hin, dass auch Ihrerseits auf die Erstellung des Gutachtens Einfluss genommen haben. Hier behalte ich mir ausdrücklich eine Aufsichtsbeschwerde vor. Zunächst gebe ich Ihnen aber die Gelegenheit zur Rückäußerung. Och Gott, nee, das ist schwer. Und hier habe ich Der technische Aufsichtsdienst der Beklagten kam aufgrund eines Betriebsbesuchs zum Ergebnis, dass der Versicherte während der Tätigkeit bei der Firma Fang einer hohen Lösungsmittelexposition besonders gegenüber Styrol ausgesetzt gewesen war. Also da müsste man, wenn Sie dann vorbeikommen wollen, müsste ich, und hier steht auch, auf Ihre Fragen möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen. Ich habe die Leitung des Instituts 1.3.11 übernommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung des Todesfalles befasst waren, sind nicht mehr im Institut beschäftigt. Der Schriftverkehr zwischen Frau Kirsch und Herr Weiß, ja, das ist eigentlich nicht, haben wir nicht schriftlich gesagt, da, immer das Telefongespräch, nicht? Während Saffert kann ich im Leben, hier steht zur Asbestposition bei Herrn Herring. Jetzt hat meinem Sohn haben sie jetzt einen Herring gegeben, für das so zu vertuschen, dass der Herr Herring gearbeitet hat. Und so wie also, ist das der, also ist das der falsche Name, den Sie gerade meinten? Ja, die haben ihm einen falschen Namen gegeben. Das habe ich ein paar Mal, ja, wo sie das gemacht haben. Ja, falsche Namen. Er hieß aber wie wirklich? Ganser. Ganser. Über die Art und Dauer des Arbeits, der Asbestposition bei Herrn Herring, sowie ärztliche Unterlagen besonders über die Feststellung der angegebenen Asbesterkrankung erforderlich. Also, die versuchen alles und haben es jetzt alles versucht, für die Sache zu vertuschen. Wurde das im Fernsehen schon umfangreich aufgedeckt? Im Fernsehen, nein, die haben nur auch gesagt, ich habe eine CD davon. Die haben gesagt, also ich habe die waren hier bei mir und haben viel aufgenommen, waren auch auf dem Friedhof gewesen, haben Aufnahme gemacht. Und die haben aber gesagt, die Sprecherin sagte, wenn es sind falsche Gutachten gemacht worden. Und wenn die falschen Gutachten, wenn die aufgedeckt würden und so, dann könnte ich mit einer Schmerzensgeld? Ja. Wie hat mein Verwandte gesagt, du müsstest eigentlich Schmerzensgeld bekommen für das, was du jetzt schon mitgemacht hast. Die Lügerei, also, ist schlimm. War das der einzige Sohn? Ja. Ich habe noch zwei Töchter, ist egal, mein Mann war Kriegsbeschädigter und er durfte nicht zur Bundeswehr gehen. Das hat, also wenn Väter von Kindern, er war 100% geschädigt im Pflegefall. Wenn dann der einzige Sohn, der darf nicht zur Bundeswehr eingezogen werden, die sollen dann daheim bleiben. Ja, jetzt hat er sich den Tod dargeholt. Wie lange ist das her? 8 Jahre. Und jeder sagt, also mach, dass du durchhältst. Ja, das ist gut. Ja, hätte ich Ihnen mal die Schadstoffe vorgelesen. Das hatte ich ja zur Rechtsschutz auch geschickt, da haben die gesagt, also das wäre ja ganz schlimm, ich wäre verpflichtet. Wenn mein Mann noch dabei wäre, das wäre dann einfacher. Jetzt hat mein Schwiegersohn gesagt, Mama, ich guck mal, dass ich dir ein bisschen helfe. Es gibt bei Ihnen einen Rechtsanwalt in der Nähe, der wohnt in Wittlich. Ja. Der aber nicht mehr im Dienst ist. Das heißt, ein früherer Rechtsanwalt. Ja. Würden Sie vielleicht mit ihm zusammen das mal aufbereiten? Ja. Ich kann versuchen, ihn anzuschreiben, weil das nämlich ganz in der Nähe ist. Nicht so weit weg. Wittlich ist nicht so weit. Nee, macht er das denn? Muss ich ihn mal anrufen. Hat er denn schon sowas schon gemacht? Ja, sicher. Er hat schon Skandale aufgedeckt, deswegen hat er auch seine Zulassung verloren. Ah. Er hat den Weinskandal vor einigen Jahrzehnten aufgedeckt. Ah. Das kam doch im Fernsehen auch. Vielleicht. Da gab es viel in der Zeitung und ihn hat man dann eben, als querulatorisch oder ähnlich hingestellt, ne? Ja. Frech und dreist, er würde seinen Beruf wohl nicht richtig ausüben können. Und der ist aus Wittlich, falls er nicht wieder umgezogen ist. Ja, hier steht auch. Wie weit ist denn Riegenroth von Ihnen weg? Das weiß ich nicht. Riegenroth. Kennen Sie Riegenroth? Nee. ich war in Plochingen mit meinem Sohn. Das hat mich 500 Mark gekostet. Und der schreibt auch, also, dass der Taler muss hochgradige Minderung im Seitenvergleich. Alles. Ich hab alles hier. Also, ja, ich mach alles mit. Ich muss jetzt gucken, dass ich also warte, von einem Arbeitsmediziner untersucht werden. Es ist aber etwas schwierig, Schmerzensgeld zu verlangen, wenn das schon 8 Jahre her ist. Ich will Schmerzensgeld haben für meinen Sohn. Die Zeit, wo er gelebt hat, da hat er ja schon prozessiert. Mhm. Das geht darum. Und ich will die verklagen, ich will Geld haben für das, eine Entschädigung für was die falsche Gutachte gemacht haben. Der Kripo-Mann hier, also der Polizist, der Kripo-Mensch, der hier Bitbusch hat gesagt, machen Sie dazu gut, Strafantrag machen und ein junger Mensch, das kann man überhaupt nicht bezahlen, der so sein Leben hergibt. Gibt es schon Strafsachen gegen die Personen? Ja, also der Frank ist schon bestraft worden. Der musste nach Speicher in Waisenhaus bezahlen. Wir hatten dann nochmal probiert für Strafantrag und da hat aber Gericht geschrieben, er wäre ja bestraft. Und er hat die Firma auch dann abgegeben. Also ist er gar nicht bestraft worden, er brauchte bloß so ein kleines Spendengeld bezahlen. Ja. Die gehen dann mit dem Richter hier, Bitbusch, gehen sie auf die Yacht und alles. Also das ist doch alles, die Welt ist ganz schlecht. Das ist jetzt, aber ich halte durch. Also da, ach, jetzt war doch, haben Sie das da nicht gehört, im Europäischen Gerichtshof haben doch Italiener geklagt. Mhm. Warum wissen Sie das nicht? Weiß ich nicht. Das kam doch groß im Fernsehen. Was ist bei rausgekommen? Die Chefs sind zwei Chefs, die haben in Italien immer gekämpft und sie sind nicht durchgekommen, ob wie viele Leute auch gestorben. Jetzt waren die am Europäischen Gerichtshof, da kam doch groß hier auch. Und zwei Chefs sind im Gefängnis schon und die haben schon eine Entschädigung, ich glaube, jeder 30.000 Euro, die noch leben und die anderen wollen auch. Da wie kommt man an so einen Gerichtstermin, müssten Sie mal gucken, dass so debig. Ich hatte eine Richterin hier im Haus wohnen. Ja, das ist alles sehr schwierig, weil fast alle solche Dinge nach 3 Jahren verjähren, nach 30 Jahren verjährt Nötigung und arglistige Täuschung, aber dann müsste man wahrscheinlich innerhalb von 4 Wochen ab Kenntnisnahme die Klage einreichen. Und das ist in Ihrem Fall wahrscheinlich schon nicht mehr möglich, außer... Ach, ich bin doch dauernd am Klagen. Mein läuft doch dauernd, schon seit er noch gelebt hat, ja, man muss tot war. Man muss gucken, ob die Klagen schon abgeschlossen sind und ob die wichtigsten Klagen noch am Laufen sind. Davon ist das abhängig. Der Gericht hat mir ja geschrieben, wie mein Sohn tot war, ob ich gewillt bin noch. Sogar mein Tochter kann noch klagen in der Sache. Mhm. Das hat Gericht gesagt. Also, nee, das ist ja, ich bin ja dauernd dran. Das ist ja, wenn ich... Mit Anwalt? Was? Mit Anwalt oder ohne Anwalt? Mit Anwalt. Hab ich ja, ja. Wir haben dauernd jetzt geschrieben noch ich weiß nicht, ob ich mit dem Anwalt weitermachen soll. Ich weiß es nicht. Also, das ist noch nicht verjährt, das hier. Ich bin ja dauernd, habe ich geschrieben und gemacht. Und die Sekretärin hat mir gesagt, die sagt, also 30 Jahre müssen die, also warte, aufbewacht werden und die können 30 Jahre auch untersucht werden. Das ist das ja, wenn ich so, ich habe, die, also warte sind ja da, ne? Die Staatsanwaltschaft hat ihn ja obduzieren lassen. Und die sagte, 30 Jahre, da ist ja jetzt auch Krieger, das war doch im Fernseher, wo der Mann die schwangere Frau tot gemacht hat. Wie viele Jahre ist das ja schon her? Das kam durch XY, kam da raus. Der Mord verjährt ja auch gar nicht. Nee. Mord verjährt gar nicht, aber das bei Ihnen, das nennt man dann wahrscheinlich schwere Körperverletzung oder gefährlich. Oder gefährlich. Ist auch tot. Ist auch tot. Ja. Das ist genauso. Das ist auch Mord, wie die alle gestorben Nein, sind. Mord ist es, wenn man weiß, dass jemand stirbt und will, dass jemand stirbt. Ja, er wollte aber nicht. Ja, aber der Täter muss ja die Tötung wollen. Dann spricht man von Mord, wenn es gelungen ist. Ja. Sonst versucht er Mord. Und man kann dem Chef ja nicht nachsagen, er wollte, dass genau diese Person an dem Asbest sterben. Die haben ja in die Fässer geschliffen, den Staub und alles, und war keine Abzugshaube. Die mussten da in dem Werk ihr Brot essen und alles. Und aus dem Mund hat der nach dem Gift gerochen. Also, das kann nicht verjährt sein. Es sind ja noch mehrere, die drauf warten für eine Entschädigung. Von der Krankenkasse, der hat ja auch gesagt, also wenn das verjährt wird, dann hat der gesagt, kein Wert. Die warten ja alle drauf. Das hat mir der Rechtsschutz gesagt. Ihr Sohn hat einen großen Schwanz hinten dran. Schwanz, hat er gesagt. Die warten alle auf das Ergebnis. Deswegen haben die ja Lügereien gemacht. Wir warten alle auf das Ergebnis. Es ist eine große Seltenheit, wenn man in Deutschland in so einer Angelegenheit überhaupt Schmerzensgeld bekommt. Da wären Sie die Erste, die ich kenne. Ich hätte gerne Entschädigung. Ich hätte gerne Entschädigung, was die da gemacht hat. Und die hatten schon mal von der Berufsgenossenschaft mal, wenn das so wäre, wie ich das vorbringen würde, da würden sie sich mit mir einigen. Und da hat der Kripo, Mann, wie soll ich sagen, der Kriminalbeamte hat zu mir gesagt, Frau Ganser, machen Sie das ja nicht. Und das haben schon noch mehr gesagt, ich soll durchkämpfen, da könnte ich Strafantrag machen gegen Aachen und Homburg wegen falschem Gutachten. Und das haben die gemacht. Und die Sekretärin, wir haben dann gesagt, sie sollen die Sekretärin verhören, weil die gesagt hat, die Berufsgenossenschaft hat sich eingemischt, dafür wäre falsche Gutachten gekommen. Aber diese falschen Gutachten sind wahrscheinlich auch schon 8 Jahre her, oder? Nee. Nein? Nee. Wie lange sind die Falschgutachten her? Das hat ein paar Jahre gedauert, ehe die da mal rauskommen. Dann haben wir die Asservate nach Aachen geschickt. Das sind vielleicht 3 Jahre höchstens. Höchstens, ja, dann könnte es wohl sein, dass sie das Geld dann von diesen Gutachtern verlangen müssten, weil die ja sie gehindert haben. Ja, ja. Das wird schwer sein, aber man kann es versuchen. Wegen arglistiger Täuschung. Ja, Italiener, die sind ja dann auf den Europäischen Gerichtshof. Wo ist der? In Berlin, Brüssel? Straßburg. Oder Straßburg. Ja. Die haben in Italien noch Jahre prozessiert. Und da sind sie dahin und die haben gewonnen. Ja, aber es ist nicht so. Das Beste. Und mein Sohn hat ja 10, 15 Giftstoffe gearbeitet. Mhm. Ja, und was würden Sie da jetzt von Ihrer Seite aus unternehmen? Ich kann das publik machen. Und ich kann natürlich umfragen, ob gewisse Rechtsanwälte, die zurzeit nicht mehr im Dienst sind, diesen Fall kostenneutral übernehmen. Das heißt, nur gegen Aufwandsentschädigung. Zur Sicherheit, um zu gucken, ob auch Ihr Rechtsanwalt da korrekt gearbeitet hat. Die meisten Rechtsanwälte, die noch ihre Zulassung haben, versuchen nicht, irgendwelche Skandale offenzulegen. Der Herr Dr. Binz meint doch, also mein Anwalt hätte sich auch vielleicht von der Berufsgenossenschaft auch beeinflussen lassen. Der Rechtsschutz vom Fernseher vom Südwestfunk, die war bei der Berufsgenossenschaft und war bei der Staatsanwaltschaft, ehe sie zu mir kamen, die haben gesagt, sie müssen sie einen anderen Anwalt nehmen. Ja, und jetzt hat mein Schwiegersohn schon... Wer hat gesagt, sie müssen sich einen anderen Anwalt nehmen? Der vom Südwestfunk. Dann hat er wahrscheinlich schon geahnt, dass Ihr Anwalt da nicht richtig... Ja. Wie schreibt der sich noch? Da war ein Polizist von Trier. Wir waren auf der akademischen, katholischen Akademie in Trier. Da haben sie gesagt, vergessen, vergiftet. Da waren Professoren, sie würden sich dafür einsetzen. Da war der Dr. Binz, hat das in die Wege geleitet. Und da hat der Polizist, der auch da war, hat mich mal angerufen, ob er mal vorbeikommen könnte. Und so, und da sagt er, wie heißt der noch? Er kennt, wird eine vom Südwestfunk kennen, er wird den anrufen, ob er das wird bringen. Und er war direkt in 3 Wochen hat der schon gesagt, oh, da ist was, das müssen wir bringen. Und da war beim Berufsgenossenschaft und bei der Staatsanwaltschaft und da sagt er, hat wie oft zu mir gesagt, Sie müssen einen anderen Anwalt nehmen. Ja gut, dann machen wir hier erstmal Schluss und ich werde das so verbreiten und nachfragen, ob wir da einen Anwalt finden. Es gibt nur ganz wenige in Deutschland, die ich kenne, die für solche Fälle überhaupt in Frage gekommen sind. Und es gibt auch nur ganz wenige, die solche Sachen machen und noch ihre Zulassung behalten haben. Ah, und jetzt hat die Frau Binz mir, die Frau Kirschheit mein, die hat gesagt, ich müsste einen Professor holen, der Medizin, und warten Sie mal, sie hat mir Umwelt, ich werde mit den ganzen Papieren, ach so, hier habe ich, gestern hat mir dann die Frau Winz das Universitätsprofessor Dr. Med A. Buchter, Leiter des Instituts und der Poliklinik für Arbeitsmedizin und des Präventivmedizinischen Zentrums für Arbeits- und Umweltbedingte Erkrankungen. Universitätsklinikum des Saarlandes, Gebäude 80.2, Homburg. Ja. Ja, Saarland ist gefährlich. Wieso? Den schlimmsten Fall, den ich ermittelt habe, der stammt aus dem Saarland. Und? Ja, das ist, scheint ja so, als ob die ganze Landesregierung dort eine einzige Mafia ist. Ah. Aber das ist ja fast in ganz Deutschland so, bloß woanders fliegt es eben manchmal mehr auf als in anderen Ländern. Aber aus dem Saarland, da kenne ich den schlimmsten Fall. Weil Sie, das hätte keinen Wert. Ich wollte mit meinem Schwiegersohn mal... Versuchen. Versuchen kann man vieles, wenn man dann nicht viel investieren braucht. Ja, der Rechtsschutz bezahlt das ja. Ja, aber die bezahlt wahrscheinlich nicht zweimal. Das muss man sich gut überlegen, aber ich muss das erst einmal... Ja, das hat in Aachen 1000 Euro gekostet. Sie haben mir 23 Gramm Hirnrinde untersucht. Sie sollten aber alles untersuchen. Aber ich hab über 30.000 Euro mit Krankenhaus überall. Ich bin wie nach Rostock gefahren und da hat der gesagt, sie sollen nicht sagen, sie würden nichts finden. Er ist total vergiftet, innerlich aufgefressen. Ich war in Essen, ich war in Bredstedt. Mit dem habe ich telefoniert. Da hat er gesagt, warum haben sie noch eine Obduktion gemacht? Ich war auch da. Die Biopsie, da ist ja festgestellt, warum wurde noch da so eine große Obduktion gemacht? Ich war in Homburg gewesen mit meinem Sohn, da sollte ohne Gutachten gemacht werden. Da haben die auch gesagt, sie würden eine Behandlung machen, ich soll nach Hause fahren, nach 8 Tagen zurückkommen. Wie ich zurückkam und er war dran, für sich hinzusetzen, da sagt der Arzt schon, ach, das hat ja gar keinen Wert mehr. In den 8 Tagen hat der sich ja so verschlechtert. Der ist zugrunde gegangen und da sehe ich nicht ein, das geht, wie sagt der von der Kriminalbeamte, geht hier nicht um Geld, geht hier um die Gerechtigkeit, was da gelaufen ist. Und jetzt machen Sie mir überhaupt keinen Mut. Ja, warum schreibt ihr das denn, dass der das machen wird hier? Man kann es versuchen, aber ich kenne keinen Fall, wo in dem Ausmaß so etwas groß aufgeflogen ist, wo tatsächlich die Personen hinterher Schmerzensgeld bekommen haben. Ich kenne nur einen Fall, wo Eltern Schmerzensgeld bekommen haben, weil das Jugendamt ihnen ungerechtfertigterweise das Kind weggenommen hat. Aber in solchen Fällen wie bei Ihnen kenne ich keinen Fall, wo jemand am Ende gesiegt hat. Ja, er ist ja als Einzige von der Firma obduziert worden. Wenn das Fernsehen dann noch einmal groß was macht, dann kann das vielleicht gehen. Er ist ja als Einzige obduziert worden. Sie können ja dort mal anfragen, ob Sie bereit sind, ob Sie dieser... Oder ob, ich? Nein, ja, Sie. Sie können diesen Professor mal anschreiben. Ich schreibe nicht an, ich will persönlich dahin. Mit dem oder so, ja, können Sie auch machen. Also geschrieben ist geschrieben. Ja. Also ich, die Frau Kirsch sagt, doch gehen Sie persönlich dahin. Aug um Aug, sagt man ja, nicht? Ja, vielleicht können Sie sich auch schriftlich geben lassen, wie der Umfang der Untersuchung sein wird. Ja. Das wäre besser, damit hinterher nicht noch etwas fehlt, verstehen Sie das? Ja. Sie haben doch jetzt schon einen großen Packen Falschgutachten. Ja. Und wenn dieser Professor das jetzt alles aufdeckt, dann würde er schon fast schon seine Berufskollegen dadurch schädigen, oder nicht? Ach so. Und da muss ein Professor gut aufpassen. Sie haben doch jetzt bisher nur eine Serie von Untaten hinter sich. Ja. Und jetzt soll ein Professor das alles aufdecken? Meinen Sie, der hätte den Mut dazu? Man kann das hoffen, aber nicht wissen. Ah. Wir müssen immer vorsichtig sein. Eine berufliche Kompetenz zählt nicht. Bestechlichkeit zählt. Wir sind doch immer in Deutschland und nicht in einem Rechtsstaat. Da ist das Bestechen an erster Stelle. Ja. Und Angst. Ich müsste mal, soll der Professor Schmidt, der jetzt in Stelle von dem Wils gekommen ist, soll ich dem... Ich soll meinen Schwiegersohn mal fragen, ob er die Untersuchung machen würde. Informieren Sie sich überall, wo Sie können. Und was machen Sie jetzt? Ich werde das verbreiten, damit niemand denkt, man könne das irgendwie ganz verdunkeln. Aber Sie haben noch nicht alles. Wäre besser, Sie würden das... Ja, ich könnte zwar kommen, aber dann müssten Sie mir die Bahnkarte bezahlen. Und das kostet? Das muss ich nachsehen, das weiß ich nicht. Das könnten 200 Euro sein. Wie viel? 200. Ja, also ich spreche jetzt mal mit meinem Schwiegersohn. Genau. Und die Telefonnummer habe ich ja von Ihnen. Ja. Sie wollten mit einem Herrn Löcher sprechen? Jo, Sie heißen Pohlmann. Ich heiße Udo Pohlmann. Pohlmann? Ja, mit P. Pohlmann. Pohlmann. Und der Herr Lösch, der hat mit... Nein, Löcher. Ach, Löcher. Der Löcher ist Frau, aus dem Raum. Die Frau Binz hat mir Lösch geschrieben. Ja, die ist folgendes. Ein Herr Löcher ist einer meiner Bekannten, der hat auch meine Telefonnummer. Und die hat wahrscheinlich die Telefonnummer verwechselt. Und der Herr Löcher hat ein ähnliches gesundheitliches Problem durch eine Vergiftung. Auch. Und jetzt kann ich Ihnen die Nummer geben, dann sprechen Sie einfach mit ihm. Ah, der Herr Löcher ist auch vergiftet. Ja, sicher. Und wie weit ist der auch noch am Prozessen? Schwierig, weil er gesundheitlich geschwächt ist. Fragen Sie ihn selbst. Ich kann Ihnen die Nummer geben. Nee, das hat ja keinen Wert. Er kann mir ja nicht helfen. Sie können mir ja noch helfen, nur helfen. Ich kann das, wie gesagt, verbreiten und gucken, ob Sie da jemanden finden, einen Anwalt, der mal guckt, welche Möglichkeiten Sie haben. Das ist alles machbar. Ach so, alles machbar, ja. Was wird das mich kosten? Nix? Ein Aufwand nur, also Porto und Stundenlohn vielleicht. Das ist nicht viel. Ich nehme mal an, wenn das nicht so viel ist, dann kommen Sie vielleicht mit insgesamt mit 60 oder 100 Euro hin. Das wird so, weil ich bin Witwe. Ja. Ich hab also ein Rechtsanwalt normalerweise, der nimmt ja ein paar hundert, der nimmt ja vielleicht 600 oder 6000 für sowas. Aber 60 Euro oder 100 Euro an Bearbeitungs- oder Zeitaufwand, das ist ja noch zu machen. Der jetzt nicht mehr, der war witzig oder so, der kann aber nicht so viel verlangen, wenn er außer nicht mehr angemeldet ist. Es ist ja nur noch eine Aufwandsentschädigung, die ein Rechtsanwalt nur nehmen kann. Wenn er jetzt nach Streitwert abrechnen würde, dann wären das ja Unsummen, weil sie ja Unsummen verlangen, verstehen Sie? Sie wollen ja eine große Menge Schaden, Ersatz oder Schmerzensgeld haben. Und anhand so einer Summe würde man dann einen Anwalt bezahlen und das wäre dann für Sie entsetzlich teuer. Ja, ja. Das lohnt sich erst, wenn man wirklich gewinnt. Oder wenn die Rechtsschutzversicherung auch das bezahlt. Das glaube ich nicht. Die bezahlt sich ja nur fest an, also... Ach, das es gibt auch noch Prozessfinanzierer. Ja? Das sind Firmen, die einen Prozess finanzieren, wenn eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Ja, ja, das hatten die Rechtsschutz von meinem Sohn. Er war ja tot. Und ich hatte sogar die Rechtsschutz gekündigt direkt, ne? Sagen Sie mir mal Ihre Straße. Franz-Schubert-Straße 12. Franz-Schubert 12. Postleitzahl? Oh, wenn ich das jetzt mit sagen, dann müsste ich... Das reicht schon, Bitburg, ne? Ja, ja. Ich kann nicht nachsehen. Und da haben wir schriftlich gefragt, ob Sie würden noch die Kosten übernehmen für die Obduktion. Ich hatte gekündigt. Und da hat der Herr mir gesagt, ich soll verschiedene Unterlagen schicken, und zwar auch die Gift, alles. Und da hat der gesagt, ja, wir unternehmen die Kosten. Weil er sagt, so viel Gift, also... Da haben die aber gesehen, für Erfolg, Aussicht auf Erfolg, das hätten sie gesagt, sie haben gekündigt und tot, wir übernehmen das nicht mehr. Sogar hat er gesagt, sie sind verpflichtet, dass sie für ihren Sohn kämpfen und machen sich keine Sorgen, wir bezahlen. Und das hat ein Herr mir gesagt und nach Wochen musste ich nochmal anrufen, da hat auch eine Dame gesagt, machen Sie, dass Sie ja durchhalten. So. Und wenn die gesehen hätten, sagt jeder zu mir, keine Aussicht auf Erfolg, dann hätten die geschrieben, es ist keine Aussicht auf Erfolg, wir übernehmen keine Kosten. Das hat der von dem Rechtsschutz von mir gesagt. Der kam mal hier, da habe ich mit dem auch drüber gesprochen. Da sagt er, wenn die gesehen hätten, dass kein Erfolg gewesen, dann hätten sie nichts mehr bezahlt. Mhm. Nicht? Dann hätte ich sowieso können aufhören. Und wenn die Sekretärin nicht die reingerissen hätte, die hat das gemacht, da war halt auch Schluss. Da war auch Schluss, nicht? Und die sagt immer, wir bleiben in Verbindung. Also, was sie alles so gesehen hat, wie meine die Obduktion, nicht? Sie hat ja da gesehen, was da los war. Und der Professor hat ja auch... Die haben sich unterhalten, da sagen halt viele, oh, die wusste das ja nicht. Ich habe einen Cousin, der ist Professor der Chirurgie in Heidelberg, der hat zu mir gesagt, meine Sekretärin, die nächste, die weiß genau, was da läuft. Die wusste, dass das zugunsten dem Klaus, hieß mein Sohn, ausging, sonst hätte sie das nicht gesagt. Wir haben ja gesagt, die Staatsanwaltschaft soll sie verhören, wenn sie nicht glauben würden, was sie sah wird. Das haben sie gar nicht gemacht, weil sie gewusst haben, die hätte noch mehr reingerissen. Ja, wahrscheinlich. Er sagte, och, mein Cousin, da ist ja mehr gelaufen. Und dann hätte die mal alle Mann reingerissen und da haben sie, das wird noch verlangt, wenn diese, da verlange ich, dass sie verhört wird. Schreibt man Ganser mit S? Mit G-A-N-S-E-R. Ja. Ich werde Ihnen einen Brief schreiben, wo ich Ihnen Empfehlungen gebe. Oh, das wäre lieb. Ja, und dann können wir mal telefonieren. Dann telefonieren wir mal, wie die Sache dann weitergeht. Ja, bis dahin dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.